Sie hören Pfarrer Alexander Ebel von der protestantischen Kirchengemeinde Altrip. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wann immer Sie diese Nummer gewählt haben. Der ferne Nächste. Das ist so eine Wendung, die wir in Kirchenkreisen gern verwenden. An den fernen Nächsten denken. Dabei ging es immer darum, dass christliche Nächstenliebe sich eben nicht nur auf diejenigen beziehen soll, denen ich jeden Tag begegne oder die doch zumindest in meinem Dorf, meiner Stadt, meinem Land leben. Sondern christliche Nächstenliebe heißt auch, an diejenigen weit weg zu denken, die ich nicht persönlich kenne, die in fernen Ländern leben und dort unter viel schwierigeren Umständen als wir hier versuchen, über die Runden zu kommen und ein menschenwürdiges Leben zu leben. Meine fernen Nächsten aus der Ferne zu unterstützen, meistens mit Geldspenden an Hilfsorganisationen, darum ging und geht es. In diesen Tagen bekommt die Wendung vom fernen Nächsten eine neue, zusätzliche Bedeutung. Meinem Nächsten möglichst fern bleiben zu müssen, um Nächstenliebe zu zeigen, dazu hat uns das Coronavirus gebracht. Nächstenliebe heißt in diesen Tagen, meinem Nächsten nicht zu nahe zu kommen. Das ist paradox und ungewohnt und herausfordernd, und es hinterlässt uns auch ein wenig hilflos. Weil wir doch zum Helfen und zum Zeigen von Liebe und Solidarität so gerne einander nahe kommen, einander unter die Arme greifen und bei der Hand nehmen, im übertragenen und ganz wörtlichen Sinn. Jemanden zum Trost fest drücken, ihm zum Mut machen auf die Schulter klopfen, ihr zum Abschied ein Küsschen auf die Wange drücken. Jetzt heißt es, darauf zu verzichten, gerade weil ich den anderen liebe, die andere unterstützen möchte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder auch, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das sollt ihr ihnen auch und zuerst tun. Meinem Nächsten fernbleiben, um ihm meine Nähe zu zeigen. Lasst uns zu Gott beten, dass er uns dabei helfe, das zu begreifen, nicht nur mit dem Verstand, auch mit dem Herzen, und uns einander doch ganz nahe und miteinander vereint zu fühlen. Herr, erbarme dich. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pfarrer Alexander Ebel, Altrip. Auch wenn wir uns in diesen Tagen nicht körperlich nah sein können und auch ansonsten das Leben so eingeschränkt sein muss, soll Ihnen dieses Angebot etwas Andacht und Besinnung, Denkanstöße und Impulse nah und direkt zu Ihnen bringen. Gern können Sie mir nach dem Signalton eine kurze Nachricht hinterlassen, sei es eine Rückmeldung zum Gehörten, Dank oder Kritik, seien es Fragen oder auch ein Wunsch, was Sie denn hier gerne in Zukunft hören möchten. Wenn Sie persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des protestantischen Pfarramts zu wählen, 398727. Ich bin gerne für Sie da. Bitten wir zum Schluss um Gottes Segen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.